Am 17. November gab der Sprecher des Asien-Pazifik-Friedenskomitees Koreas eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Am 27. Oktober, unmittelbar nach der Aufdeckung des Skandals von Park-geun-hye und Choi-soon-sil, gab das südkoreanische Regime bekannt, dass es wiederum den Abschluss des Abkommens für den Schutz der Militärinformationen mit Japan forciere. Am 1. und 9. November führte es in Tokio und Seoul mit den japanischen Samurais sogenannte Expertenberatungen und einigten sich dabei auf die wichtigsten Punkte des Abkommens. Und am 14. November unterzeichneten Südkorea und Japan auf der dritten Expertenberatung in Tokio vorläufig das Abkommen. Eigentlich hatten die südkoreanischen Beamten im Jahr 2012 in der Amtszeit der Lee Myung-bak-Regierung das Abkommen für den Schutz der Militärinformationen mit Japan heimlich auf der Kabinettssitzung durchgebracht. Doch durch starken Protest verschiedener Kreise der südkoreanischen Gesellschaft mussten sie es widerrufen. Danach führte Südkorea wiederholt mit den USA und Japan die Expertenberatung für den Austausch von Militärinformationen über Nordkorea. Im Dezember 2014 wurde unter der Voraussetzung, dass es durch den Umgehungskanal, und zwar die USA, mit Japan die Informationen austauscht, die Vereinbarung für den Schutz der Militärinformationen zwischen den USA, Japan und Südkorea getroffen. Aber das Park-geun-hye-Regime redete vom Übergehen vom indirekten Informationsaustausch zum direkten Informationsaustausch und setzte sich für den Abschluss des Abkommens für den Schutz der Militärinformationen mit Japan hartnäckig ein. Zurzeit bemüht es sich unter dem Vorwand der Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen wie besessen darum, baldigst das Abkommen abzuschließen. Der Abschluss dieses Abkommens wird zur weiteren Forcierung der Schaffung des aggressiven Dreier-Militärbündnisses der USA, Japans und Südkoreas und des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems führen. Es würde an die japanischen Reaktionären, die auf die Gelegenheit für die erneute Aggression lauern, eine juristische Garantie für den Eingriff in den Aggressionskrieg gegen die DVJK liefern, und Südkorea wird in eine zweifache Kolonie der USA und Japans und die Vorpostenbasis für die Aggression völlig verwandelt. Die Realität zeigt, dass die südkoreanische Präsidentin Park-geun-hye der größte Herd allen Übels ist, der der Nation nur Unglück und Katastrophe bringt. Alle Landsleute und die friedliebenden Völker der Welt sollen die Umtriebe des südkoreanischen Regimes zum Abschluss des Abkommens für den Schutz der Militärinformationen mit Japan entschieden durchkreuzen, dem Park-geun-hye-Regime, das verzweifelt rast, einen vernichtenden Schlag versetzen und für den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und Nordostasiens aktiv kämpfen.